Die Errettung des Bergmannes Michael Oehlschlägel. Aus dem Jahre 1665 wird erzählt, dass auf der Hohen Birke bei Freiberg über den Bergmann Michael Oehlschlägel eine große, schwere Wand aus Hängendem hereinbrach. Dadurch war er so gefangen, dass er weder reden noch sich regen konnte. Es schien, als ob er bald gänzlich erdrückt werden würde. Als aber seine Kameraden und der herbeigerufene Steiger rat- und hilflos dastanden und ihm Gott befohlen hatten, half dieser ihnen gar wunderbar hervor. Während seine Schlägelgesellen noch auf Knien ein Vaterunser beteten, stand der verschüttete Kamerad auf einmal vor ihnen, obwohl er von Kopf bis Fuß arg zerquetscht war. Gott half ihm auch weiter, so dass er später noch lange seine Arbeit verrichten konnte.